Vermischung, Verwirrung. Entmischung, Entwirrung. Erst die von Gregor Mendel wissenschaftlich und experimentell begründete Rassentheorie mit den mannigfaltigen und höchst verwickelten Gesetzmäßigkeiten der Vermischung zweier verschiedener Arten und der darauffolgenden Entmischungserscheinungen hat unser Wissen über Rassen, deren Verschiedenheit und Wiederauftreten nach und aus stattgehabter Vermischung geklärt und begründet. Während nun aber der Arier auch insofern ein unseliger Theoretiker ist, als er im Bereiche des Menschlichen ohne wissenschaftliche Theorie, auf die er sich stützen und berufen kann, nichts sieht, nichts versteht, nichts zu tun oder zu verhindern weiß, weil die Vorstellung der Mensch und die Menschheit ihn alle wirklich narrt und missleitet, hat der in allen Dingen der äußeren Natur sekundäre Jude vor dem Menschen selbst eine sehr primäre Unmittelbarkeit des Begreifens und Erkennens seit jeher bewährt. Während er nämlich die dem Bestand aller anderen Rassen gefährdenden Gleichheitstheorien aller Menschen predigte, hat er Jahrhunderte hindurch im vollen Bewusstsein Rassenpraxis bewährt, insofern er nämlich auf das Bewussteste durch systematisch betriebene Vermischung fremder Rassen mit der eigenen Verwirrung stiftete. Diese Verwirrung aber betraf immer nur die anderen, nie ihn selber. Denn niemals ließ sich ein Jude durch Rassenmischung derart irreleiten, etwa den Sprössling aus einer Mischehe, sofern dieser auf den ersten Blick die Merkmale einer jüdischen Rasse trug, für einen Fremdrassigen zu halten. Ohne Theorie, aus der sofortigen, unmittelbaren Anschauung, erkennt der Jude die Rasse. Nie noch aber hat irgendein Jude vom Namen geleitet, einen Arier für einen Juden gehalten oder aber gar einen Juden nicht sofort als solchen erkannt. Sekundär vor den Dingen ist er von verblüffender primärer Kraft vor menschlichen Gesichtern. Der Arier aber vor den Dingen primären Geistes ist vor den menschlichen Gesichtern von trostloser Unfähigkeit des Erfassens und lässt sich durch Worte und Namen leiten, wo es der unbeirrbaren Kraft des erkennenden Sehens bedürfte. So ist es denn für den Juden und nur für ihn die nach aller Rassenvermischung folgende gesetzmäßige Entmischung immer auch zur Entwirrung in dem Sinne geworden, dass er die derart entstandenen Juden als Bundesgenossen zu benutzen wusste, wohingegen der Arier in solchen so oft aufgrund von Namen und Stand des Vaters die seinen zu erblicken vermeint, eben zum Siege des auserwählten Volkes, das so allüberall seinen nur ihm bekannten und sichtbaren Mitverschwörer besitzt. Denn das sollte der Arier nun endlich beherzigen, dass ein Mensch immer nur entweder Arier oder Jude ist, demnach auch aus einer Mischehe hervorgegangene Menschen immer nur eines von beiden zu sein vermögen. Dass es zumeist Juden sind, die derart entstehen, ist schon deshalb mehr als begreiflich, weil das Judentum die Rasse der Rasselosigkeit aus dem Rassenchaos mannigfachster Vermischungen zu neuer, geschlossener, rassisch-geistiger Art sich geformt hatte, so dass ein reines Rassenmolekül zumeist in der Vermischung verschwinden wird wie ein reines Farbatom zu irisierendem Farbgemisch. Der Mensch des Mischmasches kommt eben bei der Entmischung zum Vorschein, das reine Molekül verschwindet. So wurden denn im Laufe der Jahrhunderte die aus Mischehen oder besser noch unkontrollierten und nur den Eingeweihten bekannten Zeugungsprozessen hervorgegangenen Sprösslinge die gefährlichsten, weil dem Arier unsichtbaren Helfer Zions beim Aufstiege zur Weltherrschaft. Dies mag man in einem Roman Die Israelis, eines der Wissenden und Offenherzigen unter den Geheimbundjuden, nachlesen, wo der als Aristokrat auftretende und geltende Held allüberall immer wieder in den höchsten Kreisen seine Leute triumphierend erkennt, ihnen Wissen zublinzelt und so das Netz der Übermacht über die Köpfe der ahnungslosen Goyim zu ziehen weiß. Dies weiß der Mann zu schildern, der den für die Menschheitsgeschichte vielleicht allerwichtigsten Satz »Die Rasse ist der Schlüssel zur Weltgeschichte« zu prägen wusste. In der Tat aber würde der Arier weniger auf Namen geben und mehr seinem erfassenden Auge zu trauen wissen, Längst hätte er das Judengesicht allüberall dort feststellen können, wo im Laufe des letzten Jahrhunderts Macht und Einfluss auf die Weltgeschicke zu finden war. Er aber sagt in solchen Fällen, einen Augenblick nur zweifelnd und befremdet, aber das ist doch ein und die Namensnennung. Worauf er sofort wieder beruhigt den Betreffenden nach seinem Namen beurteilt und einreiht. Der Jude aber weiß, dass Wort und Name Schall und Rauch ist, stellt mit blitzschnellem Blicke fest, einer von unseren Leuten, und freut sich alsbald des natürlichen Bundesgenossen und des immer undurchdringlicher und unzerreißbarer über die ganze Welt gezogenen Verschwörernetzes. Ob es nun ein König oder Fürst, Graf, Offizier oder Minister, Herzogin oder Proletarierführerin ist, der Jude erkennt die Seinen, doppelt erfreut, sie für den Arier durch Name und Titel unentlarvbar verborgen zu wissen. So operiert und siegt er nunmehr seit Jahrhunderten, er, der den allerwichtigsten rassischen Grundsatz, jeder ist genau so, wie er ausschaut, voll inhaltlich, aber insgeheim zu dem Seinen gemacht hat. Dieser Satz aber ist die erste frohe Botschaft, welche der Arier zum Zwecke kommender Errettung beherzigen muss, allerdings vorausgesetzt, dass er noch genug des fassenden Geistes und Blickes vor einem Menschenantlitze im unmittelbaren Umgang sich bewahrt hat, erkennen zu können, wie einer ausschaut. Wer nicht immer und überall, wie eben der geschulte Geheimbundjude, sehr genau sieht, wie einer ausschaut und demnach, wer einer ist, der hat keinen Gewinn von dieser erlösenden Wahrheit und bliebe weiter zu Blindheit und Ohnmacht verdammt, wie ein Tier, das instinktverlassen genug wäre, den Todfeind seiner Art nicht einmal mehr vom Artgenossen zu unterscheiden. Soweit aber, man glaube ja nicht, dass wir übertreiben, hat es der Arier im Umgang mit Menschen an Instinktlosigkeit und Entartung bereits gebracht. Hat mithin die Vermischung bisher stets nur dem Juden zur Verwirrung des Ariers gedient, so hat die darauffolgende Entmischung wieder nur zur Entwirrung für den Juden selber geführt, wohingegen sie, wie eben geschildert, die Verwirrung für den Arier auf den Gipfel trieb. Alles Unheil der rassischen Verderbnis, immer traf es nur den Arier. Alles Heil der Klärung, immer kam es bisher nur dem Juden zugute. Dies wird so bleiben, bis der Arier, bewusst und sehend geworden, im Unmittelbaren seines täglichen Alltagslebens die Entmischungserscheinungen des heutigen Rassenchaos unbekümmert um Namen und Worte zu erkennen erlernt haben wird. Dass natürlich nach den ehernen Gesetzen der Natur auch hin und wieder ein arisches, ja unverfälscht nordisches Rassenmolekül bei der Entmischung zum Durchbruch kommen kann und wird, niemanden, der die mendelsche, ja jegliche Natur beobachtende Rassentheorie durchdacht hat, wird es Wunder nehmen. So wird denn auch hin und wieder durch alle Jahrhunderte aus dem Judentum solch reines nordisches Molekül herausgemendelt, was nach der geistigen Seite des derartig auftauchenden arischen primären Geistes schon in Geist und Judentum dargestellt wurde und da selbst ab Seite 273 nachgelesen werden mag. Dass namentlich der Geheimbundjude solchen Arier als den allergefährlichsten fürchtet, wie er den herausgemendelten Juden als den allerbesten Bundesgenossen liebt und wertet und verwertet, das ist uns längst bewusst.